sind von der Gruppe for Palestine, for one state and return in Palestine. Wir sind dafür, dass Palästina ein Land ist, in dem alle gleichberechtigt zusammenleben. Wir sind dafür, dass Palästina frei von Zionismus ist und frei von zionistischen Menschen sind, weil es eine rassistische Ideologie ist. Wir sind heute hier im Internationalen Tag der politischen Gefangenen, um an euch zu erinnern. Ich richte nicht das Wort an den hier Anwesenden, ich richte das Wort an diejenigen, die uns vielleicht hören werden in den Gefängnissen, die ihre Freiheit für uns gegeben haben, die ihr wegen eurer politischen Ideen, eures Daseins oder eures legalen Status hier und überall auf der Welt in den Gefängnissen ausharrt und eure Freiheit, wie gesagt, für unsere Freiheit aufgegeben habt. Wir fühlen mit euch, klar, und wir sehen euch und wir sehen, wie wir stehen auch in Solidarität mit euch. Ihr wurdet kriminalisiert von Systemen, eurer Zukunft beraubt und ermordet, Rassismus und strukturell diskriminiert. Ihr seid in Abschiebeknästen. Das sind auch politische Gefangenen, die in Abschiebeknästen sind. Ihr, egal wo ihr seid, die auf eure Deportation wartet. Wir erinnern uns, dass in diesem Land hier Menschen deportiert wurden, in Konzentrationslagern gesteckt wurden und wieder geschieht sowas und wieder werden Menschen deportiert und wieder werden Menschen in Knästen gesteckt, um auf ihre Deportation zu warten und in den Tod geschickt zu werden, um von Afghanistan ganz zu schweigen, was dort passiert. In Ländern abgeschoben zu werden, in denen die Todesstrafe auf die Menschen wartet, die hier um Asyl gesucht haben, die hier versucht haben, die Sicherheit für sich, für ihre Familien und für ihre Kinder zu erlangen. Aber nein, Deutschland beweist wieder, dass es in der Lage ist, Menschen in den Tod zu schicken. Und mich interessiert die deutsche Befindlichkeit nicht, denn das ist die Realität. Und das müssen wir akzeptieren und das müssen wir ansehen. Auch in diesem Sinne, nie wieder Deutschland, nie wieder Antisemitismus und nie wieder die Instrumentalisierung von Antisemitismus, um andere Völker, andere Genozide einfach mal zu erklären und einfach mal zu rechtfertigen. Nein, ihr, die in den Gefängnissen seid, kämpft mit allen euch zur Verfügung stehenden Mitteln. Ihr riskiert euer Leben in Hungerstreiks. Und wir erinnern, dass die Hungerstreikenden in der Türkei, die Hungerstreikenden in Kurdistan auch dafür kämpfen, dass sie in Würde leben können, dass wenigstens die Haftbedingungen menschenwürdig sind. Aber das interessiert den deutschen Staat hier nicht, weil wir sind in Deutschland und reden von dem, was hier passiert. Und wir sind dafür verantwortlich, dass in diesem Land und aus diesem Land nie wieder sowas geht oder ausgeht. Das System versucht euch durch Isolation und Bestrafung zu formen, euch zu Bürgern zu machen, die das System dienen, die für das System nützlich sind. Aber das seid ihr nicht. Und das werdet ihr nicht sein. Das habt ihr bewiesen, indem ihr immer noch hinter Gittern seid, indem ihr immer noch eine Bewegung hinter Gittern zusammengestellt habt, auf die Beine gestellt habt und gekämpft habt hinter Gittern. Und wir verneigen voller Respekt und voller Demut die Häupter vor euch, vor euren Kämpfen, vor dem, was ihr geleistet habt. Nein. Und in diesem Sinne, nieder mit dem Verbot der PFLP, nieder mit dem Verbot der DHKBC, nieder mit dem Verbot der PKK, nieder mit dem Verbot aller Befreiungsbewegungen dieser Welt, weil die Narrative des Imperialismus ganz genau das will. Kein Mensch ist illegal, klar. Und diese Willkommenskultur, in der wir sagen, Refugees are welcome. Wo sind Refugees welcome? Wer sind wir, dass wir sie hier willkommen heißen? Dieses Land und andere Länder und überall auf der Welt gehören Menschen, die in Freiheit leben sollen. Wir maßen uns nicht an zu sagen, ihr seid willkommen, sondern ihr gehört hierher, genau wie ihr woanders hingehört. Refugees as welcome ist eine Narrative weiß-deutscher Supremacy und Deutungshoheit, die der Meinung sind, dass sie den Menschen erlauben, hier zu sein, wo sie das Recht haben, in diesen Privilegien zu leben, aber andere Menschen nicht, weil es ein Geburtsrecht ist. Nein, es ist kein Geburtsrecht. Es ist das Recht eines jeden Menschen. Denn Deutschland schreibt sich auf der Stirn, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber hier wird selektiert, welche Menschen, welche Würde ist unantastbar. Es ist die Würde der Europäer und Europäerinnen. Es ist die Würde der Kapitalisten und Kapitalistinnen, die unantastbar sind. Oder es ist die Würde eines jeden Menschen, der in Würde, in Freiheit und Selbstbestimmung leben wird. Und ich sage nochmal, in diesem Sinne, nie wieder Deutschland und nie wieder soll aus Deutschland ein Leid gehen. Deutschland hat eine moralische Verantwortung. Ja, aber nicht nur einer bestimmten Gruppe gegenüber, sondern aller Menschheit gegenüber, der ganzen Menschheit gegenüber. Das hat Deutschland die Verantwortung. Deutschland muss verhindern, dass so etwas, was im Dritten Reich passiert, hier wieder passiert. Und vor diesem Justizministerium, wo dem gesagt wird, dass sie unabhängig sind, genau wie alle anderen europäischen Justizministerium, das stimmt nicht. George Abdallah hat seine Strafe, seine angebliche Strafe, abgesessen. Aber der Druck der Amerikaner und der Druck der Imperialistinnen und Zionistinnen hat dazu beigetragen, dass dieser Mensch, wie alle anderen Menschen, weiterhin im Gefängnis ausharrt. Wie rechtfertigst du das, Deutschland? Wie tust du das? In deinem Sinne, in dem ganz groß gesagt wird, Demokratie. Demokratie wird nur in eurer Narrative zu einer Demokratie erklärt. Aber was wir wollen, was die Unterdrückten wollen, was die Betroffenen wollen, das zählt nicht, denn wir sind Menschen zweiter, dritter, vierter Klasse. Netanyahu erklärt, dass Israel nur ein Land für die Juden ist. Das stimmt nicht. Israel ist ein Land, das geraubt wurde. Ilan Pappe hat gesagt, es ist keine Besatzung. Und Ilan Pappe ist übrigens, da wir nicht akkreditiert sind, als Palästinenser und Palästinenserin, ein israelischer Historiker, der gesagt hat, in diesem Land will ich nicht leben, hat gesagt, es ist keine Besatzung, denn Besatzung ist nur von Dauer. Das ist ein Siedlerkolonialismus, ein Landraub, in dem die Menschen, die dort gelebt haben, ihr Land beraubt wurden, ihre Würde beraubt wurden und sie wollen ihnen auch ihre Identität rauben, indem sie auch die Kleidung, das Essen, alles, was dort ist, ihnen rauben. Bäume, die seit über Jahrtausenden dort sind, Olivenbäume, die die Menschen gepflegt haben, die diese Menschen lieben, kennen und diese Bäume kennen diese Menschen und lieben diese Menschen. Aber ich sage euch, diese Erde wird euch ausspucken, genau wie sie damals die Römer ausgespuckt hat. Hoch lebe Palästina, hoch lebe der palästinensische Kampf um Befreiung, Selbstbestimmung. Und wir reichen die Hand für jeden, der mit uns in Würde und Selbstbestimmung leben will. Wir reichen uns die Hand, die Unterdrückten, vor denen sie uns Angst haben. Und noch eine Sache übrigens, in Palästina ist ein Land, in dem der Unterdrücker und die Unterdrückerinnen Angst haben vor denen, die sie unterdrücken. Und das verstehe ich nicht. Sie rufen die ganze Welt um Hilfe vor den Menschen, die um ihre Würde kämpfen. Und Palästina ist nur ein Teil des internationalistischen Kampfes gegen Kapitalismus, gegen Imperialismus und gegen Zionismus. Hoch lebe der Kampf aller Revolutionärinnen Gefangenen und Freiheit für alle Revolutionärinnen Gefangenen dieser Welt. Denn ein Kampf, ein Leid und ein Sieg. Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Hoch der Krieg! Internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Demokratie ist nicht das, was ihr sagt. Demokratie ist das, was die betroffenen Menschen erzählen und sagen. Nicht eure Narrative zählt, sondern die wahre Narrative der Betroffenen. Wie wieder Nie wieder Deutschland!